Father in heaven, we ask you to bless these words. Vater im Himmel, wir segnen diese Worte. For the sake of our walk with you. Wegen unserem Wandel mit dir. So that we might grow in grace. Dass wir in der Gnade gehen können. In your plan. In deinem Plan. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, I'm going to repeat a little bit from this morning. Ich werde ein bisschen von heute Morgen wiederholen. For the sake of those that were here this morning, I'm going to just progress on. Von denen, die hier heute Morgen nicht da waren, für die. Now, for those who were here this morning, für die hier waren heute Morgen, I'm going to progress on. Werde ich um deren Willen weiter. Let's look at Ephesians chapter 1. Epheser 1. Vers 5. He predestined us to adoption as sons through Jesus. Und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus. Christ to himself. Christus für sich selbst. According to the kind intention of his will. Nach dem Wohlgefallen seines Willens. To the praise of the glory of his grace. Zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Which he freely bestowed on us in the beloved. Mit der uns begnadigt hat in dem Geliebten. Before we read the next verse, I want you to skip over. Bevor wir den nächsten Vers gelesen haben, gehen wir zur Apostelgeschichte bitte. Chapter 13. 13. Now we talked last week about the difference between being predestined. Letzte Woche haben wir den Unterschied diskutiert, vorherbestimmt zu sein zum Glauben. Or through believing. Oder durch das Glauben. Am I predestined to Christ? Bin ich vorbestimmt zu Christus? Or through Christ? Oder durch Christus? There is the difference is night and day. Der Unterschied ist nämlich wie Tag und Nacht. And it absolutely, completely and totally affects my Christian life. Und es wird mein christliches Leben völlig beeinflussen, wie ich da denke. Now let's read this verse in Acts 13 that is often used. Apostelgeschichte 13, da ist ein Vers, der oft benutzt wird. By hyper-Calvinists. Durch die Hyper-Calvinisten. We'll just call them high Calvinists. Oder hohe Calvinisten oder extreme Calvinisten. Yeah, extreme. Yeah. Verse 48. Vers 48. But let's go back to verse 46. Eigentlich fangen wir schon bei 46 an. Paul and Barnabas spoke out boldly and said, it was necessary that the word of God should be spoken to you. Paulus aber und Barnabas sprachen freimütig, zu euch musste notwendig das Wort Gottes First, zuerst geredet werden. Since you repudiate it, weil ihr es aber von euch stößt and judge yourself unworthy of eternal life. Und euch selbst nicht würdig achtet des ewigen Lebens. Behold, we are turning to the Gentiles. Siehe, so wenden wir uns zu den Nationen. Speaking to the Jews. Das sind die Juden. For so the Lord has commanded us. Denn so hat uns der Herr geboten. I have placed you as a light for the Gentiles. Ich habe dich zum Licht der Nationen gesetzt. That you may bring salvation to the end of the earth. Dass du zum Heil seist bis an das Ende der Erde. When the Gentiles heard this, they began rejoicing and glorifying the word of the Lord. Als aber die aus den Nationen es hörten, freuten sie sich und verherrlichten das Wort des Herrn. And as many as had been appointed to eternal life believed. Und es glaubten so viele, zum ewigen Leben verordnet waren. They were appointed to eternal life. Sie waren verordnet zum ewigen Leben. Does this mean that they were predestined to believe? Waren sie vorherbestimmt zu glauben? Doesn't say that. Nein, natürlich it nicht. It doesn't say they were appointed to believe. Sie waren, das sagt nicht, dass es sie waren vorherbestimmt. It says zu glauben. They were appointed to eternal life. Sie waren vorherbestimmt zum ewigen Leben. 1 Peter 1:2 says, 1. Petrus 1:2 sagt, elected through the foreknowledge of God. Erwählt durch die Vorherkenntnis Gottes. Like we said last week, God can see into history. Gott kann ja die Geschichte voraussehen. Revelations 1:8, he knows the beginning from the end. Offenbarung 1:8, er kennt das Ende vom Anfang. And he sees. Und er sieht. Who will believe? Er sieht, wer glauben wird. And this verse so beautifully. Und dieser Vers ist so wunderschön. Confirms. Und er bestätigt. The foreknowledge of God. Die Vorherkenntnis Gottes. Ephesians chapter 1, we were chosen before the foundations of the earth. Epheser 1, wir waren erwählt vor der Grundfestlegung der Erde. Romans chapter 8 says. Römer 8. who he foreknew, denen, he predestined. Die er vorauskannte, die hat er vorherbestimmt. If you switch those two around, you've got a whole nother teaching. Wenn man die zwei nämlich verwechselt, hat man eine völlig andere Lehre. Who he foreknew, den er vorherkannte, den hat er vorherbestimmt. Not who he predestined, he foreknew. Nicht umgekehrt, den er vorherbestimmt hatte, den kannte God er im Voraus. Foreknew us, Gott hat uns vorher gekannt. He saw the need, sah die Not. He saw sin destroying the world, sah wie die Sünde die Welt zerstört. In his mind, in seinem Gedanken. Before the earth even existed, bevor die Erde da war. Before Adam was even born, bevor Adam geboren war. In Acts chapter 2 verse 22 and 23, in Apostelgeschichte 2 Vers 23. It was the predetermined counsel of the Godhead. Es war der vorherbestimmte Rat Gottes, that Jesus would be delivered over for crucifixion. Dass Jesus ausgeliefert wird zur Kreuzigung. Jesus was the one who was predetermined. Jesus war der einzige, der vorherbestimmt war. He was planned to go to the cross. Für ihn war geplant der Weg zum Kreuz. He was born to die. Er wurde geboren zu sterben. And as the Father looks down history and sees us. Und als der Vater jetzt, wenn sich der Vater die Geschichte anschaut und uns sieht, he tells the son, sagt er dem Sohn, you're gonna have to die for them. Du musst für sie sterben. I already know who they are. Und ich weiß, wer das sein wird. We were already in his book before Adam was even born. Wir waren schon in seinem Buch, bevor Adam geboren wurde. Before he was created. Bevor er geschaffen wurde. This does not minimize the fact that it all has to play out. Das macht aber nicht, das heißt jetzt nicht, dass das Ganze nicht auch sich ereignen muss. Right. Now, in the mind of God, in Gottes Vorstellung, we were appointed to salvation. In seinen Gedanken waren wir zur Errettung vorher, to eternal life, zum ewigen Leben bestimmt, before the earth was created, vor der Schaffung der Welt, through foreknowledge, durch die Vorherkenntnis. And they believed. Und sie glaubten. The ones that were appointed to eternal life, die, die zum ewigen Leben bestimmt waren, believed, die glaubten. Just like God foresaw it. So wie es Gott gesehen hat. Isn't that beautiful? Ist es nicht wunderbar? He did not appoint us to believe. Er hat uns nicht zum Glauben vorherbestimmt. Now in John chapter 3. In Johannes 3. This is the judgment, verse 17. Das ist das Gericht, Vers 17. The light came into the world and men, das Licht kam in die Welt, darkness. Und der Mensch zog die Dunkelheit vor. I would tremble to stand before God. Ich würde zittern vor Gott, wenn ich vor Gott stünde. It's going to be a frightening day. Ein erschreckender Tag, when theologians stand before God, wenn Theologen vor Gott stehen werden, and God looks at them, und Gott sie ansieht, and says, explain it to me one more time, und sagt, erklärt es mir noch einmal. You say that I chose, ihr I chose, habt behauptet, ich habe to mich, put them in darkness, mich entschieden, sie in die Dunkelheit I zu sperren, chose to keep them in darkness, sie in der Dunkelheit zu halten. I can't imagine what they'll say before the Lord in light of John 3:17. Ich kann mir nicht vorstellen, wie sie sich vor dem Herrn rechtfertigen in Anbetracht von Johannes 3:17. This is the judgment. Das ist das Urteil. That the light came into the world and men chose darkness. Das Licht kam in die Welt, doch die Menschen zogen die Dunkelheit vor. Because God predestined them to? Weil sie Gott dazu vorbestimmt hat? No. Nein. Because their deeds were evil. Sondern weil ihre Taten böse waren. Wow. Wow, that's the way it is. So ist es. Their deeds were evil, they chose. Ihre Taten waren böse. Darkness. Und sie entschieden sich für die Dunkelheit. God is not sending anyone. Gott schickt nicht irgendjemand. To eternal separation that has not chosen it. Zu ewigen Trennung, der es sich nicht dafür ausdrücklich entschieden hat. Let me read something I read this morning. Lass mich etwas vorlesen, was ich heute Morgen auch gelesen habe. From my most unlike expositor das in America. Ist von jenem Bibelausleger, den ich am wenigsten mag. Am wenigsten nicht mag, right? Ja, yeah, thank you. Watch what he writes here. Some struggle with the concept of sovereign grace. Manche mühen sich ab mit dem Konzept der souveränen Gnade. That means some struggle with the concept that God has determined that most people will go to hell. Manche haben Probleme, das zu glauben, dass Gott vorherbestimmt hat, dass manche Leute in die Hölle gehen. With no choice. ohne Wahl. No salvation was provided for them. Keine Rettung war für sie vorbereitet. This is sovereign grace. Und das ist die souveräne Gnade. Some people struggle with this. Manche Leute, die haben Probleme damit. I'm one of them. Ich gehöre dazu. I absolutely struggle with this. Ja, ich habe wirklich damit Probleme. Not only struggle with it, but I get red in the face whenever I see it. Sondern ich werde rot im Gesicht, wenn ich das sehe. And they say this. Und die sagen das. Some people who struggle with this, manche Leute, die damit kämpfen, believe God is unfair. Glauben, dass Gott nicht fair ist. Now watch how he misrepresents us. Schau, wie er uns jetzt missrepräsentiert. God is unfair to elect some. Gott ist unfair, manche auszuwählen. And not save everyone. Und nicht alle zu retten. And we never said that. Das haben wir aber nie behauptet. We have never said that God is unfair. Dass Gott unfair ist. To save some. Dass er manche rettet. And not everyone. Und nicht jeden. Because if you don't believe, you won't be saved. Denn wenn du nicht glaubst, bist du nicht gerettet. That's not the issue. Darum geht es nicht. And it's amazing to me how they build a straw man. Es ist erstaunlich, wie sie hier Straw man, eine Strohpuppe. Ja. A straw man is something that debaters do. Das ist etwas, was die Leute, die gerne debattieren, they machen. They say something that you they put words in your mouth. Die drehen das Wort im Mund. That they can easily destroy. Und sie können das dann wirklich zerstören. To give power to their argument. Um sie ihr Argument durchzusetzen. But you have neither said that nor believed that. Aber du hast das ja nie gesagt, du hast das ja nie geglaubt. But to win the debate, they project that to you. Aber um die Debatte zu gewinnen, schieben die dir das zu. Now there's no one in the world, no Christian in the world, kein Christ in der Welt, that struggles that God is unfair. Der kämpft damit, dass Gott unfair ist. To save some and not everyone. Dass er manche rettet, aber nicht alle. If you don't want God, wenn du Gott nicht willst, fine. Schön. If you choose darkness, fine. Wenn dir die Dunkelheit lieber ist, schön. But the question is doch this, die Frage ist, is God unfair to save some, ist Gott unfair, manche zu retten, and not anyone? Und nicht irgendjemand. It's a big difference. Das ist ein großer Unterschied. Not everyone, but anyone. Jeden Beliebigen. Is this the heart of God? Ist das das Herz Gottes? Turn to 1 Timothy with me. Gehen wir zu 1. Timotheus, bitte schön. 1 Timothy chapter 2. 1. Timotheus Kapitel 2. We struggle with this. Wir haben Probleme damit. That God, that they believe that God saves some. Dass sie glauben, Gott rettet manche. But not anyone. Aber nicht jeden only Beliebigen. The ones that he has sovereignly decided, nur die, für die er souverän entschieden in hat, eternity past, in der Ewigkeit Vergangenheit, to save, zu retten. The others have no hope, never did, never will. Die anderen haben keine Hoffnung, hatten sie nie, werden sie nie haben. Okay, think of that in light of the verses we're going to read. Im Licht der Verse, die wir jetzt lesen, denkt das durch. Now, what totally irritates me is was this. Mich wirklich irritiert. In the beginning of the book he says this. Am Anfang des Buches sagt er das. If we're going to discuss doctrinal matters, wenn wir doktrinale Details diskutieren wollen, let's allow the Bible to settle the question. Lassen wir die Bibel diese Fragen beantworten. Right. Ja, gut. And when you bring up verse after verse after verse, wenn du Vers für Vers benutzt, one scholar said this, ein Schriftgelehrter sagte I can give you his name, but I won't. Ich kann dir den Namen von ihm geben, aber das tue ich he nicht. He said the word all in the Bible does not mean all. Das Wort alles in der Bibel bedeutet nicht alles. Jeder oder alle. Oder alle. All in the Bible does not mean all. Das heißt, jeder heißt nicht jeder. What does it mean? Was bedeutet das? What does it mean? Was bedeutet das? I mean, are we stupid? Sind wir dumm? It is amazing to me, the blindness. It is amazing. Die Blindheit ist für mich unbegreifbar. 1 Timothy chapter 2. 1. Timotheus 2. Verse 3. Vers 3. This is good and acceptable in the sight of God our Savior. Das ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott. Who desires all men to be saved. Welcher will, dass alle Menschen errettet werden? Now, Patrick, can you come up here for a moment? Patrick, kannst du kurz einen Moment herkommen? Come up here for a moment. Komm. Okay. Can you read this verse for me? Bitte lies mir diesen Vers vor. Can you read that here? Use the microphone. Das ist das Mikrofon. Just read that out loud. Who desires all men to be saved. Right, that's it. Now, what does that mean? Whoever like wants to believe will be saved. Does that mean some people? Well. Bedeutet das einige? What does it say? Yeah. It just means some? Does it mean, bedeutet das einige? All men to be saved? Will er alle, dass alle errettet werden? That means actually the whole world or the most. Does that mean anybody, die ganze Welt. Or that means just some people? Heißt es nur einige Leute oder anybody. Heißt es alle? Are you sure? I think irgendjemand, ja. Okay, thanks. Thank you. Do I need to have 6 years of Greek and 6 years of Hebrew? Muss ich erst 6 Jahre Griechisch und Hebräisch lernen? To understand what this says. Um das zu verstehen, diesen Vers. Who desires all men to be saved? Der möchte, dass alle oder dass jeder errettet wird. And to come to the knowledge of the truth. Und zur Erkenntnis der Wahrheit zu kommen. For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus. Vers 6. Who gave himself as a ransom for all. Der sich selbst als Lösegeld für alle gab. Pierre. Does that mean for some people bedeutet or for das anyone? Für manche oder für beliebigen, jeden beliebigen? Are you sure? Bist du sicher? Ja. Okay, how old are you? 13. Have you ever studied Greek? Hast du je Griechisch studiert? Hebrew? Hebräisch? Okay, let's go to chapter 4. Gehen wir zum vierten Kapitel. Verse 10. Vers 10. For it is for this we labor and strive. Denn dafür arbeiten wir und werden geschmäht. Because we have fixed our hope on the living God. Weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen. Who is the savior of all men. Der ein Retter aller Menschen ist. Especially of believers. Besonders der Gläubigen. What does that tell you? Was bedeutet das? He's the savior of all men. Ist der Retter aller Menschen. But especially the believer. Besonders für die Gläubigen. Why especially the believer? Warum besonders die Gläubigen? Because the believer is the one who said yes, Lord. Weil der Gläubige ist der sagt ja, Herr. I receive you as my savior. Ich nehme dich an als meinen Retter. But he is also the savior of everyone who will ever perish. Aber er ist auch ein Retter für jeden, der auch verloren geht. And the reason that they perished. Und der einzige Grund, warum die verloren gehen. Is because they chose to reject. Weil die sich aktiv entschieden haben abzulehnen. Acts chapter 7 verse 51. Apostelgeschichte 7, 51. Stephen is about to get stoned. Stephanus wird gerade gesteinigt. Before he does, kurz vorher, he says this statement. Macht eine Bemerkung. To the Pharisees. Zu den Pharisäern. You always resist the Holy Spirit. Ihr widerstrebt den Heiligen Geist immer. You always resist. Immer widerstrebt ihr den Heiligen Geist. That immerfort. Is the life of the unbeliever. Das ist das Leben des Ungläubigen. He always resists the Holy Spirit. Er widerstrebt den Heiligen Geist dauernd. And then they killed him. Notorisch. Und dann wird er getötet. Resisting the Holy Spirit. Dem Heiligen Geist widerstreben. The Holy Spirit is at work. John 16:8. Der Heilige Geist wirkt, Johannes 16:8. He is convicting the world. Überführt die Welt. Of unbelief. Des Unglaubens. In John chapter 1 verse 7. Johannes 1 Vers 7. John the Baptist came. Johannes der Täufer kam. And preached. Und predigte. That all might believe. Dass alle glauben würden. Did all believe? Haben alle geglaubt? No. Nein. No. But some. Verse 12. Vers 12. Those who received him. Doch die ihn annahmen. He gave them the authority to become the children of God. Den gab er die Autorität, die Kinder Gottes now zu werden. Why are we bringing this up? Warum erwähnen wir das? Pastor Rob, why are you getting so riled? Pastor Rob, warum bist du so wild? Because this riled is not wild, but riled is riled. So. Ja, help Gerald here. Riled. Aufgeregt. Aufgeregt, ja. Yeah, thanks. Let me show you how this directly affects your walk with God. Ich will euch eben zeigen, wie sehr das euren Wandel mit Gott beeinflusst. Watch this. Passt auf. This is page 85. Seite 85. The church is being infiltrated and corrupted by professing believers who have never repented. Die Gemeinde, die wird überschwemmt von Leuten oder von Gläubigen, die nie umgekehrt sind. I don't know how you can be a believer if you've never repented. Wie kann man gläubig sein, wenn man nicht? Oh, professing believers. Also das heißt die, also Lippenbekenntnisse, die okay. Einfach nur bekennende Christen, also voll überschwemmt von bekennenden Christen, die nie umgekehrt sind. Who have never repented, never turned from sin, nie von der Sünde umgekehrt sind. And therefore never really embraced Christ as Lord and Savior. Und haben therefore Jesus Christus nie als Herrn und Erretter umarmt. But how can they? Aber wie können sie? If God has predestined certain to believe, what do we expect? Wenn Gott manche vorherbestimmt hat schon zum Glauben und oder nicht, was können wir erwarten? What do the unelect do? Was machen die Nicht-Auserwählten? You're the elect. I'm sorry. I don't want to bother you over there. Ihr seid die Auserwählten. Ich möchte euch nicht stören. Entschuldigen. Excuse me. I would come to Invitation Sunday, but I'm not the elect. Aber ich würde gerne die Sonntagseinladung annehmen, aber ich bin nicht ein Auserwählter. I try to believe, but it's just not there. You know what I mean? Ich will glauben, ja, aber es ist nicht da. But I want so much to be part of the church. I'm going to come so as the unelect. Teil sein. Ich werde jetzt als Unerwählter kommen. Now, watch the logic here. Folgt dieser Logik. He's irritated. Er ist irritiert. Because the church has been corrupted. Weil die Gemeinde ist eben ja verdorben worden. By people who have never turned from sin. Durch Leute, die nie von der Sünde sich abgewendet haben. But then he says that the unelect cannot turn from sin. Aber auf der anderen Seite sagt er, dass die Unerwählten ja sich gar nicht wenden können von der Sünde oder abwenden können. Außer Gott gibt ihnen den Glauben. Do you see how confusing this is? Seht ihr, wie widersprüchlich das ist? I can't imagine how someone can walk with God. Wie kann jemand mit Gott ernstlich gehen? With understanding. Der denken kann. And not have this clear. Und das nicht klar sehen kann. We walk by faith. Wir gehen im Glauben. This was the basis of the Reformation. Das ist die Basis der Reformation. Romans 1:16 and 17. Römer 1:16-17. The just shall walk by faith. Der Gerechte lebt aus dem Glauben. From faith to faith. Vom Glauben zu Glauben. Is that what people believe today who are Reformed? Ist es, was die Leute glauben heute, die reformiert? I don't know. Some of them? Manche? Not these books. Nicht diese Leute. Not faith to faith. Nicht Glaube zu glauben. Because God gives you faith. Gott gibt dir Glauben. Watch this. Pass auf. And if you are the elect, und wenn du der Auserwählte bist, you will persevere. Dann wirst du aushalten. Oh, you will. Ja, dann wirst du aushalten. Oh, yes. Let me be a little bit like this guy tonight. So, ich werde jetzt ein bisschen das imitieren. If you are the elect, wenn du der Auserwählte bist, and you believe you're going to heaven, und du glaubst, du kommst in den Himmel, you'll be here next Sunday. Dann seid ihr nächsten Sonntag da. For you people who don't come to church on Sundays, für die am Sonntag nicht kommen, like you should, wie es erwartet wird, you'll be here. Ihr werdet da sein. You know why? Wisst ihr warum? Because the elect will be here. Die Auserwählten werden da sein. Do you know why? Wisst ihr warum? Because God has chosen that you are the elect. Hat entschieden, dass du ein Auserwählter bist. And if God has chosen that you are the elect, you will act like the elect. Und wenn right? Gott dich zum Auserwählten hat, dann wirst du auch so wie ein Auserwählter dich verhalten. And when this bucket comes around, und wenn hier dieser Spendekorb kommt, you're gonna give like you're the elect. Wie ein Auserwählter. And when we need help in the Sunday school, und wenn wir Hilfe in der Sonntagsschule brauchen, you're going to be the first to raise your hand, right? Bist du der Erste sein, der die Hand hebt. And this is what it's like. Und so ist es. If you discontinue, wenn du unterbrichst, in your perseverance as a Christian, in deinem Ausharren oder in deinem Durchhalten after one als Christ, year, nach einem Jahr, after 3 years, nach 3 Jahren, after 10, nach 10, after 45, nach 45, you simply prove that you were not the elect. Dann hast du einfach nur bewiesen, dass du kein Auserwählter warst. Wow, yes, somebody say wow. Ja, seid erstaunt darüber. You prove it. Ihr habt es bewiesen. Das ist bewiesen. So what does the person do? Also was macht diese Person? He keeps persevering. Er versucht einfach durchzuhalten. Man, I hate Sunday school. Ich hasse die Sonntagsschule. I better persevere. Ich halte besser durch. I want to prove I'm the elect. Ich will beweisen, dass ich auserwählt bin. What is that? Either you are or you're not. Entweder bist es oder bist es nicht. Either you are or you're not. Entweder bist es oder bist es nicht. What a strange way to live. Was für ein komischer Weg aufzuleben. People are looking at what I'm doing. Die Leute schauen, was ich beobachten man sich du. And they're judging whether I'm the elect or not by how consistent I am. Und von meinem Ausdauervermögen zu schließen sie dann darauf, ob ich auserwählt bin oder nicht. All you do is create the older brother syndrome in the prodigal son story. Alles was du tust, dass du einfach das ältere Brudersyndrom erzeugst, wie in dieser Geschichte mit dem verlorenen Sohn. And this whole teaching is this. Und die ganze Lehre geht dahin. The younger son will not leave. Der jüngere Sohn, not in our church. Der wird in unserer Gemeinde nicht gehen. We don't have lost younger sons. Wir haben keine verlorenen jüngeren Söhne. No. Nein. If the younger son leaves, he was not a son. Wenn der jüngere Sohn weggeht, war er eigentlich nie ein Sohn. That's the bottom line. Das ist eigentlich. So the older brother stays home. Der ältere Bruder bleibt daheim. He's spiritual. Is er geistig? He's no more spiritual than the younger brother. Er ist nicht besser drauf als der andere. He wouldn't even talk to him. Er wird nicht einmal sprechen. The younger brother finally grasped the father's heart. Der jüngere entdeckt schließlich das Herz des Vaters. The older brother who was home. Der ältere, der zu Hause war. He missed everything. Hat eigentlich alles versäumt. Is this what we want to create? Wollen wir sowas erzeugen? Or do we walk from faith to faith? Oder gehen wir von Glauben zu Glauben? To faith to faith. Und wieder zu Glauben. Back to Ephesians 1. Zu Epheser 1 zurück, bitte schön. Verse 7. I didn't get to it this morning and I'm not getting to it tonight. Ich habe es heute früh nicht geschafft, bis dorthin zu kommen und heute Abend auch nicht. In him we have redemption. In ihm haben wir Erlösung. Through his blood. Durch sein Blut. Just stop right there. Halten wir hier in. In him we have redemption. In ihm haben wir Erlösung. Do you know in John 3 it says the light came into the world? Johannes 3, das Licht kam in die Welt. That's the light of redemption. Das Licht der Erlösung. The light of God's redemption shined into the world. Das Licht von Gottes Erlösung scheint in die Welt. This Greek word. Das griechische Wort is very powerful. Ist sehr mächtig. It means to be released through a ransom. Durch ein Lösegeld freigelassen werden. It doesn't mean just to buy. Heißt nicht einfach nur kaufen. To be released through a ransom. Nein, durch ein Lösegeld befreit zu werden. They had all these slaves back then. Wir hatten Sklaverei damals. To be released. Freigelassen. I am giving myself. Ich gebe mich selbst. Christ gave himself a ransom. Christus gab sich selbst als Lösegeld. This was the light that came into the world. Das ist das Licht, was in die Welt kam. Now here's the question. Hier ist die Frage. Before that light came into the world, did men not believe? Bevor dieses Licht in die Welt kam, haben die Leute nicht geglaubt. Was there no light? War da nicht schon ein Licht da? There was a light. Ja, da war schon the eins. Light of creation. Das Licht der Schöpfung. The light of God's reality das as Licht creator. Gottes Realität als Schöpfer. In Psalm 19 it shined every day. Psalm 19 es schien jeden Tag. In Romans 10:18 it speaks forth. Römer 10:18 es spricht aus, es they proklamiert. They did hear. Sie haben es gehört. But all through history there was the conflict. Durch die ganze Geschichte war da der Konflikt. How can a holy God accept me? Wie kann ein heiliger Gott mich annehmen? No one knew the solution. Niemand wusste die Lösung. No one knew that God himself would come. Niemand ahnte, dass Gott selber kommen würde. And become the ransom. Und selber das Lösegeld. That he would go to the cross and be nailed to the cross. Dass er an ein Kreuz sich nageln lassen würde. And be the ransom, the Lamb of God to und das Lamm pay the Gottes, price. Um diesen Preis zu zahlen. And suddenly, wow! Und auf einmal, the light has shone. Das Licht hat gescheint. This was the solution. Das war die Lösung. All those years I knew that there was a God, of course. Alle diese Jahre wusste ich, dass da ein Gott ist. Ja. How can you deny it? Wie kann man das verleugnen? His light shines. Sein Licht scheint. Through nature. Durch die Natur. Through everything that was created. Durch alles, was geschaffen war. And they are without excuse in Romans 1. Und sie sind ohne Entschuldigung in Römer 1. Because the power of God and his nature shines clearly through creation. Weil die Macht Gottes und seine Eigenschaften sind klar sichtbar in den Himmelswelten. And I'll close. Here's the problem. Aber hier ist das Problem. I go to witness to somebody like my father or brother or somebody. Ich versuche jemanden jetzt über meinen Glauben zu erzählen, Vater, Bruder und so weiter. And they just don't get it. Aber sie verstehen das nicht. Like James Dobson, Dr. Dobson was on CNN. James Dobson war jetzt auf CNN. Larry King yesterday. Bei der Larry King. He was Larry being King. Interviewed for 1 hour. Eine Stunde lang wurde er interviewt. And Larry King put him in the corner. Und Larry King wollte ihn in die Enge treiben. He says, Dr. Dobson, you believe Dr. Dobson, Sie glauben, that unless if people don't receive Jesus, wenn, they will not go to heaven. Dass wenn Leute Jesus nicht empfangen, dass he sie knows dann he's on Hölle CNN gehen. Worldwide. Und er weiß, dass er auf CNN weltweit gesehen he wird. Knows the Muslims are listening, the Buddhists, er everybody's weiß, die listening. Hören, die Buddhisten sehen das jetzt. And he puts them in the corner. Und er drängt ihn in die Ecke. Isn't that what you believe, Dr. Dobson? Ist es nicht, was du glaubst, Dr. Dobson? That only you evangelicals will be saved. Dass nur ihr Evangelikalen errettet werden. Only you people who believe in Jesus. Ihr, nur ihr Leute, die an Jesus glauben. Dr. Dobson says something. Dr. Dobson sagte dann etwas erstaunt. He said, Larry. Er sagte, Larry. All I can tell you is what the Scripture says. Alles, was ich dir sagen kann, ist, was die Schrift sagt. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Jesus sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit and und no das Leben. One comes to the Father, und niemand kommt zum Vater. Me. Außer durch mich. I thought, wow. Ich sagte, CNN worldwide. CNN weltweit. Wow. This man didn't get it. Dieser Mann hat es nicht verstanden. Hmm. Well, yeah. Do you know why? Wisst ihr warum? Because he's already in unbelief. Er ist schon im Unglauben. 2 Corinthians 4:4. 2. Korinther 4:4. The devil has blinded the mind. Der Teufel hat den die Sinne in seine Sinne geraubt. Who believe not. Hat denen den Verstand verdunkelt von denen, die nicht glauben. Not the gospel. Nicht das Evangelium. They don't believe the revelation of God's reality. Sie glauben ja nicht einmal der Offenbarung von Gottes Realität durch die Natur. That's why they're blinded to the gospel. Deswegen sind sie der Evangelium gegenüber blind. I mean, my goodness, if you can't look at the sun Güte, and the stars and the moon. Wenn du ja nicht einmal die Sonne, den Mond und die Sterne bemerkst, and see the reality of God. Und die Realität Gottes da erkennst. A story about a carpenter who died in Nazareth means nothing. Die Geschichte über einen Zimmermann, der in Nazareth stirbt, ist für dich sinnlos. It's foolishness. Es ist Dummheit. So don't be tricked into believing that these people can't believe because God won't let them. So lasst euch nicht auf die Lüge ein, dass diese Leute deswegen nicht glauben, weil Gott sie daran hindert. They are blinded by their own unbelief. Sondern ihr eigener Unglaube macht sie blind. And we preach the gospel. Und wir predigen das Evangelium. And we'll close with this. Und wir schließen da ab. We walk from faith to faith. Wir gehen von Glauben zu Glauben. Your perseverance is not guaranteed. Dein Aushaltevermögen oder deine Ausdauer ist nicht garantiert. Your destiny is deine Zukunft, die ist deine Vorbestimmung. People who are married tonight, you're married. Leute, die heute verheiratet sind, ja, you'll ihr seid married, verheiratet. You'll be married for the rest of your life. Ihr seid verheiratet für den Rest eures Lebens. Nope, that's your wife. Das ist deine Frau. Is your experience guaranteed? Ist da eine Erfahrung auch mitgarantiert? Is a happy marriage guaranteed? No. Ist das die Garantie für eine glückliche Ehe? Is a fruitful Christian life guaranteed? Ist ein fruchtbringendes christliches Leben garantiert? Johannes 15 heißt, wenn ihr in mir verweilt, ja dann verbringt ihr Frucht. Es ist an eine Bedingung geknüpft. I have to receive. Ich muss empfangen. His word. Sein Wort. And then step out in faith obedience. Und in Glaubensgehorsam hinausgehen. Husbands, love your wives. Ehemänner, liebt eure Frauen. As Christ loved the church. So wie Christus die Gemeinde liebt. Wow. It's a tough one. Das ist schwierig. Lord, some men would say. Manche Männer würden so sagen. Yeah, it's impossible. Das ist unmöglich. Nobody can love your wife like Christ loved the church. Keiner kann seine Frau so lieben wie Christus die Except Gemeinde. Except Christ in me. Außer Christus in mir. That's faith obedience. Das ist Glaubensgehorsam. Lord, Herr, let's try it. Probieren wir's. Lord, let's do it. Herr, tun wir's. Let's go. Geh mal. You through me. Du durch mich. Faith obedience. Glaubensgehorsam. Faith to faith. Glaube zu Glauben. It worked. Es hat funktioniert. We had a great time. It worked. Wir haben wirklich eine schöne Zeit. Tomorrow, faith to faith, the faith to faith. Glaube zu Glaube zu faith, Glaube. The faith. Zu Glaube. Next year faith and faith and faith and faith. Und nächstes Jahr wird's Glauben sein und übernächster. That's the Christian life. Das ist das christliche Leben. It's not guaranteed. Es ist nicht garantiert. outside of faith in his promises. Außerhalb eines Glaubens in seine Verheißungen. So, maybe you're here tonight. Vielleicht seid ihr, ist wer hier heute Abend. And if you die, you don't know where you'd go. Und wenn du stirbst, weißt du nicht sicher, wo du hingehst. Pray with me. Bete für mich. Put your faith in Jesus tonight. Setze deinen Glauben in Jesus. You see creation. Du siehst die Schöpfung. Here's salvation. Und hier ist die Errettung. Pray with me. Bete für mich. Say, God in heaven. Gott im Himmel. I want to believe. Ich will glauben. Come into my life. Komm in mein Leben. Open my eyes. Öffne meine Augen. Forgive me. Vergib mir. Please. Bitte. I want to believe. Ich möchte glauben. I want to be saved. Ich will errettet werden. I ask you this in Jesus' name. Ich bitte dich das in Jesu Namen. Amen. Amen.